reihen mit. Kameraden, Biotrop und Reaktion erschossen, marschieren im Deich in unseren Reihen mit. Die Straße frei, den braunen Bataillonen, die Straße frei, den Sturmabteilungsmann. Es schaut aufs Haar getreut, voll Hoffnung schon Millionen. Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an. Es schaut aufs Haar getreut, voll Hoffnung schon Millionen. Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an. Zum letzten Mal wird Sturmalarm geblasen. Zum Kampfe stehen wir alle schon bereit. Bald flattern hinter Fahnen über allen Straßen. Die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit. Bald flattern hinter Fahnen über allen Straßen. Die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit. Die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen. SA marschiert mit ruhig bestem Schritt. Kameraden, Biotron und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen mit. Kameraden, Biotron und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen mit.